Bei nächster Gelegenheit muss die EU ihre eigenen Ziele bis 2030 wieder tatkräftig in Angriff nehmen. Als eigenen Beitrag zum Naturerhalt, aber auch als Vorbild für andere Weltgegenden. Wenn die EU nicht vorangeht, geschieht anderswo vermutlich noch weniger. Und Montreal bleibt ein Papiertiger. Im Jahr 2010 hatte die internationale Staatengemeinschaft die drei Kernpunkte aus der Konvention biologische Vielfalt erhalten, nachhaltig nutzen und Vorteile gerecht aufteilen, weiter ausformuliert und in 20 sogenannte Aichi-Ziele gegossen, benannt nach der japanischen Präfektur, in der das Treffen stattfand. Darin heißt es unter anderem, die Menschen sollten sich bis 2020 des Werts der biologischen Vielfalt bewusst sein. Das ist definitiv nicht geglückt. Auch wurde festgelegt, dass der Rückgang der Artenvielfalt bis zum Jahr 2020 gestoppt und der Verlust an natürlichen Lebensräumen mindestens halbiert, idealerweise auf Null gebracht werden soll. Davon sind wir weit entfernt. Wahrscheinlich weiter denn je. Nicht nur kennt bis heute kaum jemand die Aichi-Ziele, sie wurden auf globaler Ebene insgesamt auch deutlich verfehlt. Mit ambitionierten Zielen und Plänen ist es mithin nicht getan. Allein die Umsetzung und das Mainstreaming zählen. Die Beschlüsse von Kanada sind über die Aichi-Vorgaben hinausgegangen und können insofern tatsächlich als besonderer Moment in der Geschichte des Biodiversitätsschutzes gelten, als der ersehnte Montreal-Moment. Aber ein Moment ist wie ein Wimpernschlag. Nichts Dauerndes und Bleibendes. Das bedeutet, die Arbeit geht jetzt erst richtig los.